begrüße euch zum White Christmas Konzert. Wir sind Neue Werde aus Stuttgart und wir sind, was wir sind. Wir sind, was wir sind.